Erster ich, Paulus, bin ein Apostel von Jesus Christus durch den Auftrag Gottes, der unser Retter ist, und durch Jesus Christus, der unsere Hoffnung ist. Zweiter ich schreibe an Timotheus, der für mich wie ein echtes Kind im Glauben ist. Ich wünsche dir Gnade, Barmherzigkeit und Frieden von Gott, dem Vater, und von Jesus Christus, unserem Herrn. Dritter, als ich nach Mazedonien reiste, bat ich dich, in Ephesus zu bleiben, damit du bestimmten Leuten befiehlst, keine fremden Lehren zu verbreiten. Vierter, sie sollen sich nicht mit erfundenen Geschichten oder endlosen Listen von Vorfahren beschäftigen, weil diese Dinge nur Streit verursachen und nicht dem Plan Gottes dienen. Fünfter, das Ziel dieses Auftrags ist die Liebe, die aus einem reinen Herzen, einem guten Gewissen und einem ehrlichen Glauben kommt. Sechster, einige Menschen haben dieses Ziel jedoch aus den Augen verloren und reden stattdessen nur noch sinnloses Zeug. Siebter, sie wollen Lehrer des Gesetzes sein, obwohl sie gar nicht verstehen, was sie eigentlich sagen oder worüber sie so sichere Behauptungen aufstellen. Achter, wir wissen aber, dass das Gesetz gut ist, solange man es auf die richtige Weise gebraucht. Neunter, man muss verstehen, dass das Gesetz nicht für gute Menschen gemacht ist, sondern für Leute, die gegen Regeln verstoßen oder Gott ablehnen. Es ist für Menschen gedacht, die keine Ehrfurcht haben, ihre Eltern schlecht behandeln oder sogar Mörder sind. Zehnter, das Gesetz gilt auch für Menschen, die sexuelle Sünden begehen, Menschenhändler sind, Lügen oder falsche Versprechen geben. Es richtet sich gegen alles, was der gesunden Lehre widerspricht. Elfter, diese Lehre entspricht der frohen Botschaft von der Herrlichkeit Gottes, mit der ich beauftragt wurde. Zwölfter, ich danke Jesus Christus, unserem Herrn, der mir Kraft gegeben hat, weil er mich für zuverlässig hielt und mich in seinen Dienst stellte. Dreizehnter, früher habe ich Gott gelästert und die Gläubigen verfolgt, aber Gott hatte Mitleid mit mir, weil ich es aus Unwissenheit und Unglauben tat. Vierzehnter, die Gnade unseres Herrn war jedoch überaus groß und schenkte mir Glauben und Liebe durch Jesus Christus. Fünfzehnter, dieses Wort ist wahr und absolut glaubwürdig, Jesus Christus ist in die Welt gekommen, um Sünder zu retten, von denen ich der Schlimmste bin. Sechzehnter, aber gerade deshalb hat Gott mir Barmherzigkeit gezeigt, damit Jesus Christus an mir seine ganze Geduld beweisen konnte. So diene ich als Beispiel für alle, die in Zukunft an ihn glauben werden, um das ewige Leben zu erhalten. Siebzehnter, dem ewigen König, der unvergänglich und unsichtbar ist, dem alleinigen Gott, gebührt Ehre und Lob für immer. Amen. Achtzehnter, diesen Auftrag gebe ich dir, mein Sohn Timotheus, weil frühe Prophezeiungen über dich gemacht wurden. Kämpfe deshalb mutig für den Glauben, wie es diese Worte vorausgesagt haben. Neunzehnten, halte am Glauben und an einem guten Gewissen fest, denn einige Menschen haben ihr Gewissen ignoriert und dadurch ihren Glauben verloren. 20. Zu ihnen gehören Hymenäus und Alexander, die ich dem Satan übergeben habe, damit sie lernen, Gott nicht mehr zu lästern.